Der Nikolaus beschenkt, der Krampus bestraft. Wir sind Mantus Passag, verschluckst die Sprache. Wir machen unser Lauf, tausend Gesichter, Feuerwerk, tausend Lichter. Egal ob Niglo, Krampal, Kanker oder Teufel, im Advent kommen wir und machen unser Treiben. Wir sind Schreckgestalten im Mantel aus Föhr. Wir kommen schier und wir machen Bahö. Wir sind Krampus von Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns das Engel sehen, alles verschlagt. Wir sind die Campus von Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns das Engel sehen, alles verschlagt. Eine Maske aus Holz, die Herren, sie brennen. In der Putten ist Feuer und die Glocken, sie schäbern. Von Ortschaft zu Ortschaft geben wir Vollgas. Durch unsere Shows wird euch auch schon heiß. 5. Dezember ist der Tag vom Krampus. Und auch da kommen wir sind die Mantus. Wir sind Mantus Pass auf der Laufstrecke. Das macht uns keiner noch, darauf kannst du wetten. Wir sind die Krampus vom Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns noch sehen, sehen wir alles verschlagen. Wir sind die Krampus vom Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns noch sehen, sehen wir alles verschlagen. Mantus Pass bei unserer Show, bleibt keiner verschont. Komm mal mit Feier, Feuerwerk und einem lauteren Ton. Feiern können wir und auch den Lauf machen wir mächtig. Unsere Masken, die sind prächtig. Jetzt kommt ein Krampus sehr auf die Zuschauer und ja, Mantus Pass, weil man macht, was man kann. Wann wir kommen, ist das ein Highlight. Eine Show mit Feier und wir feiern gescheit. Wir sind die Krampus vom Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns noch sehen, werden wir alles verschlagen. Wir sind die Krampus vom Mantus Pass. Wenn wir unterwegs sind, geben wir Gas. Unser Feier macht die Nacht zum Tag. Wenn sie uns noch sehen, werden wir alles verschlagen. Oh,